Kontrolle verloren und mein Herz ist auf dem Weg an die Spitze erfroren. Alles voller Diamonds, aber es heilt den Schmerz, der tief in mir sitzt. Mache so weiter, Teile verdienen, das hier ist so wie Gift. Lila Scheine gestapelt im Safe, alles ist safe, alles ist safe. Mache es immer noch straight, immer noch straight. Niemand hält mich auf dem Weg, den ich gehe. Ich hab für den Weg jahrelang gefleht. Heute kann ich sagen, ja, es geht mir gut. Trotzdem hab ich die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle verloren. Wenn ich hier viel zu abkommen verliere unter meinen Füßen den Mund. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle verloren. Wenn wir viel zu hart sind, verliere unter meinen Füßen die Kontrolle. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich dachte auch, ja, das Leben wird leichter. Nein, denn man will sterben, als eine Reichwahl. Will für meine Kinder ein fettes Erbe. Shoppen gehen jeden Tag, bis ich sterbe. Mache weiter und nichts hält mich noch auf. Ich lebe nicht, nein, ich lebe mein Traum. Ich wach nicht auf, denn alles ist real. Für mich war das hier wirklich noch nie ein Spiel. Ich verdien so viel, ja, das ist schon unverschämt. Trotzdem werde ich nie wieder wie ihr Hunde leben. Ihr seid mir viel zu lame, ihr spielt ein falsches Game. Ich roll an euch vorbei und zerfick euer Fame. Ich hab die Kontrolle verloren. Wenn ich hier viel zu hart verliere unter meinen Füßen. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle verloren. Wenn ich viel zu hart verloren, verliere unter meinen Füßen die Kontrolle. Ich habe die Kontrolle verloren.